SRF 2 Kultur. Sonntagnachmittag auf SRF 2 Kultur um kurz nach 5. Ulysses von James Joyce. Das ist so ein Monument der Literatur der Moderne. 987 Seiten, prall gefüllt mit unzähligen Erzähl- und Sinnebenen. Fassen Sie das alles mal in einem Satz zusammen. Verrückte Idee? Ja. Unmöglich? Nein. Zumindest, wenn man das auf eine Art macht, die selber völlig verrückt ist, wie im heutigen Hörspiel. Es begrüßt Sie Annette Herbst. Und wenn man mich in einem Satz zusammenfassen möchte, dann am besten so. Ein Monument des Mikrofons. Verrückt auch das, aber Redaktor Wolfram Höll hat das hier so hingeschrieben und ich bin so unmöglich und lese das auch noch ab. Blooms Schatten heißt das heutige Hörspiel. Und ja, es erzählt den Ulysses in einem Satz, einem langen Satz, mit vielen Kommata, mit vielen Gedankenstrichen und vielen Klammern. Es ist ein Gedankenfluss, ein Erzählfluss. Mit Seitenarmen, wo die Gedanken abdriften, mit Untiefen, wo es gefährlich wird, mit Stromschnellen, wo man mitgerissen wird. Geschrieben hat das Ganze übrigens Reto Hänni. Steigen Sie ein und seien Sie dabei bei dieser Bootsfahrt durch den Ulysses bei Blooms Schatten von Kapitän Hänni. Schiff ahoi! Die Odyssee eines Annoncenakquisiteurs, weder ohne Furcht noch ohne Tadel, der, teils wie unter Schock, von morgens um 8 all die Stunden bis weit über Mitternacht hinaus, das Nimmerneue mit immer neuer Hoffnung zu betrachten, einen hektisch anstrengenden Tag lang, einen, wenn man es bedenkt, völlig gewöhnlichen Frühsommertag, einen ausgesprochen durstigen zwar, an welchem die Trockenheit nach Wochen eitel Sonne aber ihren Höhepunkt erreichen und abrupt zu Ende gehen sollte, durch das Labyrinth einer Stadt weit oben auf der nördlichen Halbkugel irrt, wo die vielen Kneipen den größten Teil der reichlich bemessenen freien Zeit und es leider der freien Zeit nicht ganz gemäßen Geldes beanspruchen und es zu dieser Jahreszeit kaum richtig dunkel werden will, also noch das Intimste vom Dämmer aufgehellt sich abspielt. Von zu Hause, wo er zu dieser Morgenstunde ganz flau im Mund, der Gattin, welche, wie sie klagt, komplett ausgedörrt von oben nach ihm ruft und damit anzeigt, dass sie endlich aufgewacht, das Frühstück richtet. Sich der mit zitternd hochgerecktem Schwanz um Waden, Tisch und Stuhlbeine scharf wenzelnden Katze widmet, die es, kläglich maunzend ihre milchweißen Zähne zeigend, kaum erwarten kann, etwas zu lappen zu bekommen. Kurz außer Haus eilt, in der Schlachterei vorn an der Ecke, sich zum Frühstück eine Niere zu besorgen. Für einmal, wenn auch nicht ganz koscher, eine Schweinsniere, da donnerstags vom Hammel nichts zu haben ist. Die letzte in der Auslage, wie er aufs Geschäft zusteuern sieht, und hoffentlich schnappt die einem niemand weg, bevor man an der Reihe ist. eiligst wiederum heimwärts fetzt, damit er vielleicht noch ein Aug voll jenes wogenden Gangs des Dienstmädchens von nebenan erhaschen kann, das nur 1,5 Pfund Würstchen für den Mittagstisch im Korb, den Laden mit schaukelnden Schinken wenig vor ihm verlassen hat. In ihrem ganzen Wesen derart herausfordernd, dass er zuvor beim Anstehen, als er den Blick zwar mit leicht entrüstetem Staunen über sich selbst, in der Kühle des Ladens diskret abseits vernehmbar atmend, damit die Magd verstehe, dass von ihr Interessanteres zu erfassen sei als nur der Zipfel des leichten Kleids, im Spiegel hinter der Theke genüsslich über ihre weichen Linien gleiten ließ, ihr pralles Fleisch zusammen mit dem Dunst von Kampfer und Kölnisch Wasser, der aus ihrem Kleid stieg, förmlich zu riechen meinte. Zurückgekehrt, die zu Hause während seiner Abwesenheit durch den Türschlitz geflatterte Post vom Flurboden aufliest. Den gewichtigeren Teil, darunter einmal mehr Post ihres Liebhabers, dieses Liederjahns und schurkischen Maulhelden, der, nebst allen anderen auch noch mit kaufmännischen Fähigkeiten gesegnet, für sie als Impresario eine Konzerttournee arrangiert und in seinem Billett für Nachmittag, Schlag 4, wie sich herausstellen wird, seinen Besuch ankündigt, um mit ihr den heiklen Koloraturen im neuen Gesangsprogramm Croce, Edilizia, Alcor, das kennt man, geht's doch Donnerstag für Donnerstag schon so, den, wie er schreibt, letzten Schliff zu geben. Nach flüchtigem Überfliegen der Absender seiner die schlaftrunkene, mimenden, heißblütigen Primadonna ins Zimmer hinaufreicht. Zur Katze in die Küche hinunter Tee aufgießen geht? Abermals Trepp auf, der überreifen Schönheit, in deren Adern vom Feuer Gibraltars geheizt, spanisches Blut pulst, ihr Frühstück. Die angerußte Teekanne, Tasse, Brot mit Butter, 4 Scheiben, wie stets. Dazu die obligate Orangenmarmelade, Zucker, Löffel und, nicht zu vergessen, ihre Sahne auf dem bucklig verzogenen Tablett, oben in der dämmerigen Kühle des Schlafzimmers ans Bett stellt, beim Eintreten ins gelbe Zwielicht gerade noch mitbekommend, wie sie, schläfrig schlaff, irgendetwas vor sich hin grunzend, gekonnt, gähnend, die Ahnungslose spielend, den ominösen Brief hinter dem Rücken und das Kopfkissen schiebt. Von zu Hause, der Intrige der Angetraute nachgrübelnd, unter Pseudonym, mehr in Worten denn in Taten, Amoroso Manontropo, ein eigenes Techtelmechtel weiterpflegend, führt ihn der Weg als erstes, wobei er im Gehen, anfangs etwas zögerlich ausschreitend, das Morgenblatt der Länge nach zusammenrollt und mit dem Stab, als wollte er sich damit Mut und Schneid einpeitschen, bei jedem Schlenderschritt gegen sein Hosenbein zu klatschen, auf ein Nebenpostamt, wo er sich von der Bordsteinkante aus scharfen Blicks durch die weit offene Tür vergewissert, in der Halle niemand Bekannten zu begegnen, ehe er mit falscher Visitenkarte, die er aber souverän durchs Messinggitter reicht, als Henry Flower, Heinrich, ausgerechnet er, klammheimlich einen postlagernden Brief seines Schwarms abholt. Das übliche Liebesgeringel, Schatzilein und so weiter. Zurück auf dem Damm, gerade noch imstande, das Kompromittierende, bevor ihm einer, der schwer vom Hals zu kriegen ist, in die Quere läuft, in aller Eile, und fürs Erste wenigstens, noch kaum angelesen beiseite zu schaffen. Die aus dem Umschlag gefingerten Zeilen in türkiser Tinte flink in die Jackenseitentasche gleiten lassend, sowie die Karte beim Ziehen des Hutes, als gäb's darin eine erst jetzt bemerkte Delle auszubeulen, unauffällig in das Schweißband klemmt, Und indem er dem anderen, auf dessen Bitte ihn kurz reinsehen zu lassen, die Zeitung reicht, gelingt es zum Glück, den Störenfried mit ein paar Tipps für die nachmittäglichen Rennen sowie dem Versprechen, dessen Namen in die Kondolenzliste einzutragen, die in der Abdankungshalle aufliegen wird. Einfach mich mit einschieben, wenn ich zur Beerdigung nicht da bin, ja? Erstaunlich rasch loszuwerden, um, wieder allein, den blamierend adressierten Briefumschlag, welchen er unterwegs in Fetzchen reißt und im Weitergehen unter einer Eisenbahnbrücke über die verschattete Straße verstreut, wo der Luftzug eines, der Zufall will es, just in dem Moment schwer oben drüber rasselnden Güterzugs die Kuvertschnipsel, kaum dass er sie ausgesät, in einer Fahne aus Kohlenstaub und Unrat, darunter irgendein Stück Zeitung, das aus einer Nische mit hochgerissen, in den von den Wagen stroboskopisch zerhackten Sonnenlichtsäulen zwischen den vernieteten Stahlträgern, eine Zeit lang wie ein ledierter Schmetterling unbeholfen hin und her gaukelt, zurücksinkt, in Schieflage gerät, abschmiert und über dem eigenen Schatten zusammensackt. Vom Pflaster in das rußig-rostige Eisenwerk der Brücke emporwirbelt und, einem Schneeschauer gleich, in alle Winde verweht, erfolgreich zu entsorgen. Anschließend an das mit mehr Glück denn Verstand glimpflich überstandene Briefmanöver, vom kalten Geruch geweihten Steins gelockt über ausgetretene Stufen, von der Hinterseite her leise die Schwingtür aufstoßend, musikvernarrt wie er ist, auf einen Sprung in die Kirche, um dort aus sicherer Distanz, abseits im Winkel, in gebührendem Abstand zum Gros der Gläubigen, unter der Orgelempore an einen Pfeiler gelehnt, am Hut fingernd, sowie an der Zeitung, die er, als alle niederknien, sorgsam auseinandergefaltet, jedes Geraschel vermeidend, zu Boden gleiten lässt, sein rechtes Knie draufsetzend, den schwarzen Hut sachte dem linken überstülpend, die Krempe haltend, sich wie die anderen formhalber, wenn auch nicht allzu tief, fromm verbeugend. Prima Idee, dieses Latein, überlegt er, aus den Augwinkeln den Hokuspokus verfolgend. Kommen sich alle gleich, wer weiß, wie viel wichtiger vor, wenn's der Priester über die Köpfe hinweg salbadert. Betäubt erstmal und Augen zu, Mund auf, die nächste. Aber man hat's ja vor der Hochzeit mit der Einstellung eines ergebenen Begriffsstutzigen selber so lernen müssen. Sie kauen's nicht einmal, schlucken es bloß runter. Absonderlich, Stückchen von einem Leichnam zu vertilgen. Kann nur Kannibalen einfallen, diesen Betjungfern hier, diesen Dauerlutschern, die, gekleidet zumeist, wenn auch die wenigsten allein aus Armut, mit offenkundig aggressiver Verachtung jeglicher Eleganz oder vielmehr mit vorsätzlicher Nachlässigkeit, um nicht zu sagen einer seit Kindsbeinen andressierten Uneleganz, in einer Mischung aus Unterwürfigkeit und Apathie, ein Lächeln auf den bläulich-bleichen Lippen, maskenhaft verklärten Blicks noch im Alter, selbst wenn sie sich ansonsten nur an Krücken vorwärts schleppen, Gott ergeben ihre Knie, wundscheuernd, abgespeist von tonsuriert im Mittelgang auf- und absandalenden, schwarzbekutteten Schleichern, deren Gewand, die Soutane, außerdem über der Brust, entlang der Reihe kleiner Knöpfe, unterhalb des Bäffchens, oder wie der Binder heißt, der die schwarzstoppelig drüberwulstenden Falten der geröteten, pickelübersäten Halsschwarte schnürt, wem sich das mal eingebrannt, der glaubt es noch durch den nachlässig übergestreiften Messgewänderprunk hindurchzusehen. Bekleckert mit Flecken von Fett und Tabak und am Saum unten fransend, an manchen Stellen, dabei mangelte es der Firma nicht an Geld, moiriert, speckig, glänzend, bis auf den Zettel blank gewetzt ist, von diesen wenig wohlriechend herangerauscht kommenden Röcken umweht, auf die harten Planken niedergeworfen, gläubig die Münder blöd offen, aus denen, wie bei diesen gefräßig nach Fliegen und Mücken schnappenden Insektenfressern, immer wieder verstohlen, gräulich, körnig, die Zunge vorschnell, Eine Art Greiforgan, das sich, wenn die Speisung naht, steif wie ein Knebel spitz der Hand entgegenstreckt, um die wächserne Pastille in Empfang zu nehmen. Und sie, während der Kommunionsspender sich murmelnd abdreht und dem nächsten Mund zuwendet, mit einem eigentümlich verkrampften Ausdruck von Schmerz und Naschhaftigkeit, schwupp, verschwinden zu lassen. In der schwülen, olibanumschwangeren Atmosphäre, die Sinne vom Schweiß der Götter umwölkt, allesamt erpicht drauf sind, dass das Zeugs rasch schmelzen möge in ihren Mägen. Der Wandlung beizuwohnen, in der Hoffnung als Entschädigung. Singen soll gesund sein. Ewig könnte man zuhören. Und der Musik der Katholen, die alten Päpste alle Feinschmecker, als solche tüchtig fett ansetzend, geradezu versessen auf Kunst jeder Art. Die verstanden was davon. Auch wenn es ein starkes Stück, das sie einst in ihrem Chor, wie klänge das überhaupt, ausschließlich Kastraten akzeptierten. Ist in jedem Fall der Vorzug zu geben vor all dem, was die Konkurrenz zu bieten hat. Ein Ohr voll, der mächtig das Schiff durch schallende Messgesänge aufzuschnappen. Mercadantes, lissete ultime parole. Wie letztin. Oder das Gloria aus Mozarts 12. Messe, das buchstäblich alles andere in die Pfanne haut. Dazu, warum nicht, ein paar Takte Palestrina oder ein Stück aus Pergolesis Stabat Mater? Vergeblich. Wobei heute selbst der innigste, der inbrünstigste Gesang seinem wunden Herz kaum Labung wäre. So tief in den Gedärmen wurmt ihn jenes mit der Post im Flur gefundene Billett, das zu überfliegen er sich nicht enthalten hatte können. Wo er tagsüber auch nur daran denken wird, ist's mit der Ruhe aus. Bleibt zur Ablenkung und Beruhigung bloß nervös an den Nägeln zu kauen. Drum nichts wie weg. Diskret sich zuknöpfen, zügigen Schritts das Seitenschiff hinunter und, für die Ewigkeit eines Augenblicks, geblendet neben dem kalten, schwarzen Marmorbecken festgenagelt, den Hut aufsetzend, verstohlen an der Weihwasserebbe vorbei, durch das Hauptportal hinaus, ins Freie. Von der Kirche weiter in die Drogerie, vorne Platz, zum sommersprossigen Sweeney ein großes Stück Zitronenseife zu besorgen und, für die Gattin, nachdem das auf dem gestrigen Gang vergessen ging, Gesichtslotion zu bestellen, sowie ihr Schönheitssäbelchen aus Süßmandelöl, Benzoetinktur und Orangenblüten, vermischt mit weißem Wachs und einem kräftigen Schuss Peau d'Espagne, das sie seit neuestem benutzt. Des Drogisten Spezialmischung, exklusiv für sie. Danach, es dürfte reichen, aber was zeigt die Uhr? 10:45 erst, also Zeit genug, wenn auch kaum mehr für Massage. Ums Eck in die Hammam-Moschee sich ein Bad zu genehmigen. An der Kasse kurz anstehend, bis dem vor ihm die angewärmten Tücher ausgehändigt, das Kommen und Gehen zwischen Salon und Umkleidekabinen beobachtend, vorbei an der defekten Waage, auf der man vor Jahren ängstlich seine schlanke Linie überwachte, jedem Blick in den Spiegel ausweichend, den Vorraum mit den Duschen durchquerend, wo ein paar liebreizende junge Dinger und die schon reichlich geschundenen Älteren gleichermaßen vergnügt den rituellen Waschungen frönen, entlang orientalischen Landschaften durch den maurischen Torbogen hinein in den eigens für die Glückseligkeit entworfenen inneren Bereich, wohin keine Hausherrin ihren Schritt je setzt, im Sinne des alten Griechen, Wasser zu Wasser. Das Nützliche mit dem Angenehmen verbindend, gesalbt mit duftender, schmelzender Seife, nackt im wohligen Schoß der Wärme weichlich umwellt, jählings das Glück, sich fremd zu fühlen, aufsteigend spürend. Ehe es, eingepfercht mit Freunden in lottriger Kutsche, auf knopflosen, stockfleckigen Polstern samt den Dreckresten der letzten Landpartie durch die Stadt ruckelnd, unterwegs das ihn beim Gerüttel plagende eckige Stück Seife, man schmeißt nichts weg, selbst wenn es wie eine am Futter klebende Wanderniere nur mehr stört. Erfolgreich aus der linken Gesäß, nach vorn in die innere Taschentuchtasche manövrierend, in einem Trauerzug, ein lumpiges Begräbnis. Bloß der übliche Wagen und drei Droschken hinterdrein. Wo Beerdigungen ansonsten die Attraktion sind für diese Friedhofkrähen, die, zwar bis ins Mark sich vor dem eigenen Verschwinden fürchtend, jeden Morgen mit gleicher Ungeduld in aller Herrgottsfrühe die Todesanzeigen abgrasen und dann, an Zeit fehlt's nicht, putzmunter stets und überall zur Stelle mit kaum verhohlener Schadenfreude zu verfolgen, wie einer der ihren, doppelt befriedigend, wenn der weit jünger ist als sie, unter die Erde kommt, beim feierlichen Verscharren des Kadavers. Und was ist die Zeremonie anderes? Dieses immer wieder neu gebotene, kostenlose Schauspiel. Betroffenheit mimend steht alles betreten herum. Der Küster schwenkt verzweifelt seinen Weihwasserwedel. Die Frömmler bekreuzigen sich einmal übers andere. Man meint, die Totenglocken hörten nicht mehr auf zu bimmeln. Ein Vogel fällt mit Singen ein und von unten, besonders vor Gewittern, ein befremdlicher Geruch. Säuerlich scharf, fein und doch sehr eindringlich. Einmal gerochen, riecht man ihn überall wieder, trotz der Blumen, dass es zusammen mit allem anderen, was in der Luft liegt, leicht schwindelig macht. Schwache Naturen. Unterwegs bereits hat man es in der Nase, was Schales wie von krepierten Ratten, schlägt auf die Lunge. Der Atem stockt. Jeden Todesfall als persönlichen Sieg feiernd, alle Vorsicht vergessend, ihre Plates, die Schaffell gefütterten Pantoffeln, mitsamt der warmen Ecke am Ofen daheim im Kassel zurücklassend, unter den eisigen Gewölben der Abdankungshalle schlotternd, sich an den Trauernden weidend, in der Zugluft zwischen den Mausoleen prompt die fatale Lungenentzündung einfangend, die sie in der folgenden Woche mit den Füßen voran selbst dorthin befördern wird. Aus Südost nach Nordwest, über vier Brücken, quer durch die Stadt auf den Friedhof geht, einen alten Bekannten zu verabschieden, den armen Paddy, der, nicht als erster sturzbetrunken vom Dach gefallen, unverhofft und viel zu früh, gegangen ist, aber so lautet nun mal der Spruch, mitten wir im Leben sind vom Tod umfangen. Edelmütig stammeln lässt sich, wenn's den anderen trifft. Gut versichert, heißt es, die Police jedoch hoch verpfändet. Für die Frau ein schwerer Schlag. 5 hungrige Mäuler am Tisch und die Schatulle leer. Doch einer, auch wenn wir eines Tages alle ins Gras beißen, auf ein schönes Grabmal hoffend, von dem man wenig hat. Einer muss den anderen überleben. Am ärmsten dran kann einem leid tun. Der kleine Junge mit einem Kranz in der Hand still starrend in das schwarze Loch. Ob er dabei war, als der Vater im Bad angeblich, gebrochenen Herzens, sagt sie schnell. Eine Pumpe ist's, verstopft eines Tages aus. Die Auferstehung und das ewige Leben, was soll's dem Kumpel da in den 6 Fuß mal 2, der die Radieschen bald von unten sprießen sieht. Dabei ist es keine Woche her, seit man mit ihm gebechert, quicklebendig, von Betrübnis, nicht die Spur. Freitag noch, oder Donnerstag war's. Hat ihn eine Menge Geld gekostet, die rote Nase blau zu färben. Am Montag. Nicht zu glauben. Tot. Sein letztes Lager auf Erden, jetzt in dieser Kiste. Und kaum, dass der Lehm drauf festgetreten ist, beginnt schon das Vergessen. Weil es aber allen so ergeht, ist's reinste Holzvergeudung, das mit der obligaten Truhe. Man müsste was erfinden. Eine Bahre mit ausklinkbarem Boden. Eine Art Falltür mit Rutschbahn. Das tät's. Doch sogleich wollte wieder jeder seine eigene, und man wär gleich weit wie heute. Hinterher, geschlaucht, von Hunger gequält, zugleich vor jeglicher Fütterung sich ekelnd, beim ersten Versuch, wie in der Tür Tabak miefe, der schale Gestank verschütteten Biers und bieriger Männerpisse seinen fliegenden Atem packt und vom Tresen her die Kellnerin, ihre Hand leicht an den vorstehenden glatten Bierzapfhahn gelegt, unzweideutig, zweideutig zwinkert, derweil der Daumen und zwei Finger frech über den blanken Hahn vor und zurückstreichen und dann, ihn sanft hochstemmend, im Glas beginnt's zu schäumen, unendlich langsam drüber niedergleiten. Himmlisch. Ja. Doch besser verschwinden, bevor es zu end. Gleich auf der Schwelle, denn in dieser Knelle, inmitten der mampfenden Mäuler und reichlich nachgeölt, behaglich gorbsenden Gurgeln, des Besteckgeklappers, Gläserklingelns und des Geschirrgeschäppers aus der Küche, keinen Bissen bricht er heut hier runter. Wieder wendend, weiter in den nächsten Pub zum Lunch, auf ein kleines Gorgonzola-Sandwich mit Senf, paar Oliven, wenig Salat. Schließlich will man dem Vieh nicht alles grün wegfuttern. Und einem Glas Burgunder. Nachdem zu unguter Letzt auch hier, die Zeit rückt vor, vom Wirt auf die Tournee angesprochen, ein heißer Schock senfiger Lufthitze stößt ihm auf. Der Name dieses Stutzers fällt und ihm, als er die Augen hebt, der Starrblick einer Uhr begegnet. Über zwei ist's. Sein Zwerchfell klemmt hoch auf, löst sich wieder etwas, sinkt zusammen, schmerzt diesmal aber länger, nach herzstärkendem Saft verlangend und wenn's nur das Restchen Wein im Glas ist, das Ganze leichter wegzuschlucken. Aber ruhig, die Fassung nicht verlieren, keine Nervosität jetzt. Gerade in diesem Falle nicht. Hat ja kein Hirn, der Zettelkleber. Und weder Manieren noch Benehmen und überhaupt kein gar nichts. Abgesehen von seiner Leidenschaft für die Frauen anderer. Aber seit Helena, ja, geht der Tanz schon so. Möcht nicht wissen, wie dieser großmäulige Halodri, der um keine Ritze rumkommt, ohne reinzufingern, seiner Stiefel entledigt im Hemd ausschaut. Heilfroh der, dessen Weib mit anderen nichts am Hut hat. Jedenfalls nicht allzu viel. Von da, durch das frugale Mahl etwas auf Trab gekommen und so weit gestärkt, unterwegs einem blinden Jüngling, Klavierstimmer wohl. Dafür reichen Tastsinn und Gehör, vor einer schrill schellend daherrumpelnden Tram über die Straße helfend, hilfreich aber vergebens, da jener kaum drüben merkt, dass er die Stimmgabel in der Bar vergessen hat, den Stock über die Pflasterung chirkend auf dem Absatz dreht und durch den Verkehr zurücktockt, sie zu holen. Weiter ins Museum, um dort den verflixten Brief nicht aus dem Kopf bekommend, eventuell herauszufinden, wie die Bildhauer das Problem der Rückenansicht bei Göttinnen lösen. Grübchen und Kurven, die nicht allein der Impresario bewundert. Vom Lesesaal in der Nationalgalerie, wo er unschlüssig und ohne, dass es ihm von widerstreitenden Zweifeln zerrissen, in seinem Dilemma entweder unverzüglich heimzukehren, um dem anderen in allerletzter Minute zuvorzukommen oder aber sich ins Unvermeidliche zu schicken, viel helfen würde, in Folianten blättert. Alsbald, als schlingerte er inmitten teilnahmsloser Betriebsamkeit im Meer der Wirrnis zwischen Skylla und Charybdis, umschwirrt von Geistesblitzen, fürchterlich gelehrten Gedröhns, eingesagter Gedanken von Shakespeare und Co., die formvollendet umschlagen in Clownerie, Metaphysik und sich in was alles noch versteigen. Bei der Lektüre und selbst durchschreitend, Räubern begegnend, Geistern, Riesen, alten Männern, Jungen, Weibern, Witwen, begegneten wir, ist dem Gefecht der Geistesblitze zu entnehmen, letztlich nur uns selbst. Wie wenn Judas heut fortginge, es Judas wäre, zu dem ihn seine Schritte führten. Und Sokrates heute das Haus verlassend, den Weisen auf der Schwelle sitzen fände. Zieht es ihn von diesen Wortspitzereien, mit denen der Verstand in die eigene Virtuosität vernarrt, eine Gruppe neunmal kluger um einen vorlauten Studenten geschart, der per Algebra nachzuweisen versucht, dass Hamlets Enkel Shakespeares Großvater sei. Wie man selbst der Geist des eigenen Vaters, oder aber, mag verstehen, wer da will, dass Shakespeares Geist, Verwandtschaften haben es in sich, der Großvater Hamlets sei, ihr lauthalses Spekulieren über Vaterschaften würzt, im Sinn bewusster Zeugung, und was damit zusammenhänge, das Verhältnis von Vater und Sohn. der ungeboren die Schönheit schädige, geboren bringe er Schmerz, ziehe Liebe ab, vermehre die Sorgen, und sein Wachsen sei des Vaters Niedergang. Donnerwetter! Das hochtrabende Gequassel nicht auszuhalten ist's auf Dauer. Heut schon gar nicht. Überdies lässt sich der Hunger, der vorhin mit dem Häppchen Käse und dem Schlückchen Burgunder mehr angekitzelt denn gestillt wurde, länger nicht verleugnen, und zu allem her, unter den Arm geklemmt, den Band in der Bibliothek zu überhöhter Gebühr ausgeliehen, nur wohin damit jetzt? Als letzte Besorgung noch für seine Frau, die Süße der Sünde. Nachdem Schöne Tyrannen von James Lovebitch wenig gefallen fand, dürfte ihr der Titel von Paul de Kock passen. Zum Exempel den Finger rein und im Gehen die Seiten aufgeschlagen, was liest man? Hände taste nach den üppigen Formen in ihrem Déshabillé, während ihr Mund in wollüstigem Kusse auf dem Seinen klebt. Das trifft's doch prima. Mit vernageltem Schädel, indes von den Hausfürsten gegenüber zwei Rauchfedern aufsteigen, die in einem Hauch von Wind wehen, hauchend verweht werden, unter Fallgitterspitzen hindurch, knurrenden Magens, tapfer den Torweg hinaus, vergiss endlich all dein Streben, all dein Kämpfen, in die Bar. Die nächste. Paar Straßen weiter, vorn am Fluss, wo beim Essen Leberschnitten aus Vorliebe für Innereien und gegen den Durst eine Flasche Cidre, umschmeichelt von Stimmen aus dem Varieté nebenan unversehens in leichtfüßige Unterhaltung über Wein, Weib und Gesang, Opernschwulst und lockere Mädchen verstrickt. Don Giovanni, accinate com invitasti, e son venuto, grummelt er, über den Teller gebeugt, ein paar Takte mit. Singen soll ja gesund sein. Wie recht der hat, der dies behauptete. Zugleich fühlt man sich besser. Mit Burgunder und Most bringt seinen Flott in Schwung. Gut halb fünf. Just während die Gattin von ihrem Impresario Lacidarem la mano tüchtig angestachelt in den höchsten Tönen gurnt, voglio in un vorrei. Braucht nicht viel, sie zum Zwitschern zu bringen, wobei das gar nicht nötig wäre. Denn beim Ave Maria seinerzeit, dem Gounod-Schmalz und der im Rezital drauf folgenden Rossini-Arie, lange vor den Spitzentönen, kaum dass ihren Lippen, wie aus dem Nichts anschwellend, ein reiner, schmelzender Ton entstieg, den sie beim Vortrag in eine Melodie übergehen lässt. Zu Beginn mit dem getragenen Rhythmus eines Kirchenlieds, in aufjubelnden Wellen ansteigend, durch das Gebüsch der Luft sich einen Weg bahnend bis in astrale Sphären. Das Crescendo auf dem Höhepunkt verstummend, mit einem Timbre, das, wie ein Blick in die Parkettlogen zeigt, jeden, nicht nur ihn, erschauern lässt, spätestens wenn sie in dunklem Alt, zart, neu einsetzend. Die Brust hebt sich dabei. Sie öffnet weit die Arme, biegt, den Blick abwesend in die Soffitten gerichtet, das schöne Haupt mit den geschwungenen Brauen und den Hals, ob der ihr aus der Kehle perlenden Koloraturen wie unter unsichtbaren Küssen weich zurück, als hätte der Peitschenhieb eines Dompteurs sie aus allen Träumen aufgeschreckt, unvermittelt, in einem Ruck sich reckend, händeringend, spitz und grell, drei hohe Töne über die Rampe schmettert, sich entspannend die Stimme sanft wieder in die Tiefe gleiten lässt. Um, wie wenn sie damit nur Schwung geholt, zu einem noch höheren anzusetzen, der vibrierend in der Luft still zu stehen scheint und dann doch bricht und nach brüsker Pause als Orgelpunkt in tiefster Tiefe endet und verklingt. War der Herzensbrecher dieser Vorstadt Don Juan allein schon von dem gutturalen Gehauche der Schönen ganz weg gewesen? Zusammen mit ihrem Galan zu Hause ungestört, gar ungestüm, das Programm durchübt. Seine Uhr plötzlich stehen bleibt. Thank you. Er konstatiert es. Was bleibt ihm sonst, dem Sanften, dem »Ich fühle mich mit einem Mal so einsam jetzt und jammern kann man nie genug, aber das ist ungesund«. Mit 38 die Erfahrung eines 50-Jährigen. Nel mezzo del cammin di nostra vita. Weder abgeklärt noch weise. Und ohne sich weiter umzusehen, im Gehen grüßend, vorüber an Augen und Mädchenhaar, vorbei an Alabasterbusen, Spüllicht, Knallkorken, Stößen leerer Flaschen, muss ja eh grad. Und besser ist es, die Luft wird vom Cidre sein, vielleicht vom Burgunder. Oder die Leber war nicht mehr ganz frisch. Im Freien zischen zu lassen, wo... Auch das noch. Und warum ausgerechnet jetzt? Ist doch gar nicht ihr Strich. Glasig im Licht und knochig fahl, eine schlampige Flöte mit keck auf Durst geschrägtem Matrosenhut, das Gesicht wie Unschlitt, links über dem schläfrigen Lied zum Fürchten bei Tag. Ein schweres Gerstenkorn, das andere ihrer kohlumrandeten katzengrünen Augen leicht schielend, in der Rehleder behandschuhten Rechten eine Kettenbörse schlenkernd, während ihr auf der anderen Seite unter dem zerlumpten, ausgefransten Jackett von mehltauig verschossenem Erdbeerrot hervor nachlässig ein Senkelstift der Korsettschnürung baumelt. Die gesprungenen Lippen zu scharlachendem Herzchen verschminkt, heiser vor sich hin trällernd, »Que vos grands yeux pleins de douceur ont charmé tout mon cœur. Mais je sais, les jeux sont faits.« Recht hat sie. Rien ne va plus. Auf klackenden Hacken die vom Stehen geschwollenen Füße mit den blutroten Nägeln in unglaublichen Schuhen. »Gib acht, du Holde, wo du hintrittst, denn der Stein trügt«, möchte man ihr zurufen, aber dann hat man sie am Hals. Den Käh entlang übers Katzenkopfsteinpflaster auf ihn zugestarkst kommt. Hässlich und aussichtslos. Und doch war auch sie geliebt worden. Hatte eine sie einst auf den Armen getragen, unter ihrem Herzen. Und wäre die nicht gewesen, die rasende Welt, hätte sie viel eher zertrampelt. Was soll's also? Sie soll leben, so gut wie alle anderen, resoniert er. Rasch sich wendend um, gespiegelt im Glas eines Antiquitätenfensters, ganz Aug für eine Reihe verbeulter Kerzenständer und ein wurmstichiges Harmonium mit zerfressenen Bälgen, die in der Bar geschriebene Antwort für seine Martha in der Tasche, ob der schlappen Erscheinung geschockt, die ihm da aus der Scheibe entgegenblickt, reflexartig den Bauch einziehend, sich als Henry F. zu betrachten, bis die einstmals feine Dame hinter ihm vorbei ist, nimmt er schnurstracks ein weiteres Abenteuer auf sich. Als Zweiäugiger in die Höhle des einäugigen Nationalismus verschlagen, wegen des patriotischen Gelabers eines polternden Troglodyten, der privat an Kunst sich delektierend, an Heimatkunst, mit Vorliebe blondzopfigen Mädchen, der Unschuld vom Land, durch Gesetz nicht noch Recht zu bändigen, sich seiner Freiheit rühmend, den einen Heilsbringer ist und anderen, da hilft ihm all sein mit Dreck und Dünger erschachertes Gold am Ende wenig, nie einer werden wird. Aus einer weiteren Kneipe, kaum dass er sie betreten, wieder vertrieben. Was? Hör ich recht? Jesus, sagt der Frevler. Ich schlag, rührt der Bürger in die Runde, ein Koloss, rotgesichtig, mit dem Blick eines Stiers, den eben das Beil getroffen und der nicht mehr lebt, aber noch nicht weiß, dass er tot ist, vor Entrüstung japsend, den Kiefer schäps, die dicke Unterlippe schlaff, das Maul stumpfsinnig offen, die Hände verwerfend, ehe er... sich fangend, mit der Faust auftrumpft, dass an der Bar die Pinten hüpfend überschwappen und dadurch abrupt in Rage. Dem Gehörnten jetzt das Hirn raus! Wagt der Kerl, der Schuft, das Nichts, diese levantinische, nach Knoblauch stinkende Scheißhausratte! Also sowas Verkommenes hat man wahrhaftig noch nicht vernommen, seit die Erdachse schief liegt. Und wieder, wie ein Ochsenfrosch nach Luft schnappend, klafft ihm kurz der Kiefer, tatsächlich den heiligen Namen zu gebrauchen und rassisch sich mit unserem Heiland gleichzusetzen. Kreuzigen werde ich den, das werde ich, jawohl, gib her! Reißt es den Wirt los, der es noch halten will, holt aus und schon fliegt das Ding. Gott sei Dank, dem Polterer blendete die Sonne das Auge, sonst hätte es drum getroffen. So scheut nur der Fiakerklepper vor der Tür, ein Köter, die Ohren angelegt, wetzt wie irre bellend hinterdrein. Das Spelunkengesocks brüllt und lacht und die alte Blechbüchse, die im Lokal neben anderem Krimskrams zur Zierde auf der Kredenz gestanden, gespickt voller Rostflecken, illustriert mit einer jungen Frau, die in einem langen weißen Kleid in schmachtender und zugleich steifer Pose halb ausgestreckt im Gras liegt, wobei nur die Spitzen der Füße oder vielmehr der Schüchen knapp unter dem untersten Volant hervorlugen, keusch und lächerlich. Und neben ihr, die in Händen eine gleiche Dose hält, auf deren Deckel sich, wie bei diesen Spiegelspielen, klein und kleiner, endlos dasselbe Bild wiederholt, posiert eines jener närrisch frisierten weißen Hündchen. Das Ganze, die Dame, der Pudel, die Sommerwiese, in einem Blumenrahmen umrankt von ineinander verschlungenen veilchenblauen Bändern und so weiter. In Wirklichkeit, das heißt deutlich sichtbar zu erfassen, genau genommen, grad zweimal, da schon die dritte Dose so klein abgebildet ist, dass die junge Frau im Grün nur noch als heller Fleck erscheint und das Hündchen neben ihr als Punkt. Aber allein die Vorstellung, der Gedanke an die endlose Wiederholung, selbst wenn deren Wahrnehmung sich dem Auge entzieht, ist beängstigend genug, einen, wie von einer Art Schwindel erfasst, in atemberaubende Beklemmung zu stürzen. Scheppert, von einem Schwall gepfefferter Flüche begleitet, einfach übers Pflaster lang und wie. Die dadurch ausgelöste Katastrophe, werden Chronisten zu verzeichnen wissen, sei fürchterlich gewesen. Von augenblicklicher Wirkung. 11 Stöße insgesamt. Jeder über 5. Grades nach der alten Mercalli-Skala habe das Observatorium in kurzer Folge registriert. Seit 1356 zumindest aber, nach 1534 sind in der Weltgegend keine seismischen Störungen ähnlicher Wucht bezeugt. Flieht er, die Gunst des Augenblickes nutzend, kurz entschlossen auf die Plattform der Karosse springend, die beim Durchgehen des Gespanns den Randstein rammend, prekär ins Ungleichgewicht gekippt, nur mehr auf 2 Rädern quietschend um die Kurve davonprescht. Mit Glück der ihm nachgeschmissenen Keksdose heil entkommen. Echauffiert über bestimmte Vorgänge zu Hause, nach 8 muss es sein. Die Sonne ist am Untergehen. Stadtweg wund für eine Stunde an den Strand hinaus, den Kopf zu lüften und sich etwas auszuruhen. Im schwarzen Anzug, den Halbzylinder auf, verschwitzt an den Fels gelehnt, derweil der Sommerabend die Welt in seine geheimnisvolle Umarmung nimmt, im sich sammelnden Zwielicht, Wind zum Jubelgesang der Orgel, Weihrauchschwaden und Klangfetzen, inbrünstig zur hochbarmherzigen Jungfrau der Jungfrauen. O mystische Rose, du Zuflucht unserer Sünden und Trösterin aller Betrübten, flehender Stimmen aus der Temperenzler Andacht in Sankt was auch immer, vom Hügel herweht und, aufgescheucht vom Geläut aus dem Efeu bewachsenen Glockenturm mit dünnem, verlorenem Schrei, eine Fledermaus hierhin, dorthin durch die Dämmerung schwirrt, über der fernen Stadt Feuerwerk am Himmel platzt und tausendsternig niederregnet, ist es mit Ruhe nicht weit her. Er vielmehr, die Flut beginnt zu steigen. Alsbald den Verführungsreizen einer auf dem Felsen gegenüber, sanft, süß, sanft, mit ihm spielend, in weiß heißer Leidenschaft, sehr offenherzig, sich immer weiter zurücklehnend, nach den hoch und immer höher aufschießenden Feuergaben schielend, beim Schlussbouquet im Widerschein der letzten berstenden Leuchtkugelröhre, aus der sich als Funkenschauer Himmel anstiebend und dann langsam niederrieselnd eine Fontäne goldregenglänzender Haarfäden ergießt. Mit verzeihendem Lächeln und einem Blick, in dem eine unendliche Fülle von Erbarmen liegt, zu ihm, dessen dunkle Augen in buchstäblicher Anbetung vor ihrem Schrein übergehend jede der Konturen in sich hineingetrunken haben, herüberzwinkernden und unvermittelt spitz aufwiehernd, den Kopf schüttelnd, überstürzt den mit fliegenden Zöpfen vorausgeeilten, flittrig flatterhaften Freundinnen, flink, keck, hinkend, hinten nachhüpfenden, frühreifen Stadtgören. Leider ohne Mut zur Tat gefunden zu haben. Aber zu spät ist immer zu spät. Ehe es sauber gekommen und entsprechend gründlich vollgesaut, fühlt sich klamm an, kalt, die Nachwirkung äußerst unangenehm. Doch irgendwie muss man's ja loswerden. Und nach der Sache mit dem Bürger, total fertig wie man war, hat es gut getan. Für die Erleichterung sei Dank, wie es im Hamlet steht, anscheinend. Ist etliches zusammengekommen heute. War auszehrend, der Tag. Marthas Brief, das Bad, die Beerdigung, Museum mit Göttinnen und so weiter, die Bibliothek. Und dann dieser Schreihals mit seinem Tapferkeitsgebrüll. Zuvor die Bar. Dem Licht nach dürft's inzwischen über 9 sein. Komisch, eigentlich, das mit der Uhr. 16:30. Wohl der Moment, wo er, wo sie, Tompi, so ist's nun mal, mit angenäßter Hose zu einer niedergekommenen Bekannten ins Entbindungsheim sich aufzumachen gilt. Und hopsa, ein Bub, hopsa, hopp! Mit Freunden im Kreise weinselig, Gin-triefender, Guinness-tropfender, Whisky-schlürfender Zechkumpane, die, als er zu ihnen stößt, in der Lounge, derweil ein Stockwerk drüber gekreist wird, in aufgeräumtester Stimmung, rauchgeschwängert, wie die Atmosphäre ist, gleich schokoladebraunen Fischen in einem kobaltblauen Neon-Aquarium schwimmend, an dicken Zigarren lutschen und wild durcheinander kreischend, dass die Scheiben klirren, zwischendurch mit schmatzfettigen Fingern einen Happen zu sich nehmen, damit sie später umso mehr vertragen, Kreti und Pleti, der ganze Verein verkrachter Studenten, angehender Doktores, junge Draufgänger allesamt, Maulaffen und Wettschwindler, einige die Zunge schwer, längst mehr als plemplem, unter allgemeinem Gegrapsche nach Kopfbedeckung, Spazierstöcken und was nicht sonst noch allem, von dort, inzwischen schlug das Wetter um, von Donnergrosen untermalt brachen Regengüsse in die Schwüle, die Sicht, feuchte gesättigt, mit einem Mal vernebelt, das Reale ins Fantastische gelichtert. Was? Elfe schlägt's? Bald wird zugesperrt und aufgestuhlt. Macht euch auf die Socken, vorwärts, ihr schwankenden Gestalten! Exultabunt sancti in gloria, auf zur nächsten Saufparty. Aber so wartet doch, ich komme ja mit. Im Schlepp der johlenden Meute von Dick und Davy, zwei angehenden Medizinern, die froh waren, sich irgendwo festkrallen zu können, gepackt und mitgerissen, dem bölkend aus der Tür stürzenden Studenten hinterher hollernd, schräg über die Straße in den nächsten Pub um. Per deam pactulam et pertundam, nunc est bibendum. Die Entbindung. die sich nicht enden wollend über Stunden, nein, insgesamt 3 volle Tage hingezogen, angemessen zu begießen. Gegen Mitternacht, eingangs der Nachtstadt, am Rande eines ungepflasterten Tramausweichplatzes mit skelettigen Gleisen, roten und grünen Irrlichtern und einem Wald von Gefahrensignalen, durch einen hochaufragenden Bau angelockt, dessen gewölbte Fassade beim jüngsten und vorwitzigsten aus der Clique eine morgendlich ferne Erinnerung wecken dürfte. Unter regenbogenbunten Lichtfächern das Tor durchschreitend, indem sich bei der Ankunft sogleich ein Türspion öffnete und dahinter durch hohe, von Säulen gesäumte, zwielichtige Gänge und Räume mit steinernen Artefakten schwankend, mannsgroßen Godemichés, Leuchteicheln und dergleichen, unverhofft plötzlich Mutterseelenallein. Wo sind mit einem Mal die anderen alle? Einem dunklen Gemälde gegenüberstehend, dessen Original, zumindest die altmeisterliche Kopie, er einst auf einer Reise, einer seiner wenigen, und darum blieb's ihm im Gedächtnis, schon einmal gesehen zu haben glaubt, sich verlierend in Szenen gepfählter, zerspießter, von Messern und Pfeilen durchbohrter Leiber, von einer Figur am unteren Rand angezogen, in die Knie gehend, um einen kapuzenverhüllten, körperlosen Kopf auf 2 übergroße nackten Füßen näher zu betrachten. Aufgeschreckt durch den strengen Ruf einer Alten, die mit blakender Petrollampe winkend keift, »Halten Sie Abstand! Hier lang geht's!« Auf eine Runde Absinth ins Puff. Zu Bella Cohen. Senza grazie, sans merci. Im Anschluss an die ausgesprochen lange Stunde im Bordell, weil sich, verdrießlich ist die Situation, um die Zeit nirgends mehr ein Wagen findet, mit Ausnahme des Eiswagens, unweit der öffentlichen Männerbedürfnisanstalt, um den herum eine Gruppe Italiener, die sich dicht an dicht in erhitzter Auseinandersetzung in ihrer, für die Zwecke des Gesanges so wunderbar geeigneten Sprache, Madonna, Putana, quella vacca che ti caga, culo rotto, farabutto, mortacci tui, sugunu gudugriau, und ähnlich wohlklingende Liebenswürdigkeiten in die aufgerissenen Münder schreien, sowie eines Vierräders einen Steinwurf weiter vorn am Platz vor dem Hotel, der aber vermutlich von einigen jungen Leuten in Dienst genommen wurde, die im Lokal auf Sauftour bechern. Jedenfalls, als man, beileibe kein berufsmäßiger Pfeifer, ihn mit gleich 2-mal hintereinander ausgestoßenem, beidemal jedoch missglücktem Pfiff herbeizurufen bemüht, keinerlei Anstalten macht, sich zu rühren. Nicht verwunderlich, da es, der zweite Blick zeigt's, ein Vehikel ohne Fahrgast ist, noch Lenker, der sich, vor dem Regen geflohen, welcher zwar aufgehört hat, wohl ebenfalls im Trockenen vergnügt. Zur Erholung auf ein Wurstbrot und eine Tasse Kaffee. Oder was einem da unter diesem Namen angedreht wird. In die Kutscherkneipe an der Ecke, bevor, erbärmlich abgekürzt erzählt, der Weg nach diesem Zwischenhalt schließlich doch, oder darf man sagen, unweigerlich, nach Hause führt. Arm in Arm mit dem in der Maternité aufgegabelten, väterlich umsorgten jungen Freund, der Stierer als Stier, ihm durcheinander die Zeche prellend aus dem Puff abgehauen, auf der Gass in eine Keilerei gestolpert, daherlallend. »Scheinen Sie zu reizen, grünes Tuch, für den Bullen, was? Du verdammter Bielorusse, du verbrunster meine Mama!« Von einem nicht weniger blauen Soldaten, wahrscheinlich ohne viel davon mitzubekommen, der Provokateur, ein 22-jähriger Student ohne festen Wohnsitz, würde zu lesen sein, wäre der Vorfall dem diensttuenden Beamten im Schergenbericht nur eine Meldung wert, will sich an nichts erinnern können. Mit einem präzise platzierten Kinnhaken niedergestreckt, »Dir bläu ich's ein, du scheiß Bastard, so wahr mir mein Erlöser helfe!« und zu Boden gegangen. »Ungestraft beleidigt keiner meine Braut!« Überschüttet mit den unflätigsten Injurien, wüst vermöbelt, dank gutem Zureden des schlichtend herbeigeeilten und mit der sogleich zur Stelle gewesenen Polizei, zugunsten seines Schützlings erfolgreich verhandelnden Mentors, in der vom Regen sauber gewaschenen, angenehm kühle Nachtluft, die Birne schüttelnd, ein paar Mal leer schluckend, das Blut von der Nase wischend und die geschwollenen Lippen leckend, langsam wieder zu sich kommt. 11. Wäre der eigene Sohn jetzt, gäb's den noch. Die Straße messend, Seite an Seite dahinschreitend, beide schwarz, der eine voll, der andere voll schlank, der kleinere, dessen zerzauste Haare sich leicht kräuseln, kaum einen rötlichen Flaum ums Kinn, noch fast ein Kind. Der ältere, da seine rechte Seite, klassisch ausgedrückt, seine Sehnesachille sei, zur Rechten des Gefährten, den linken Arm unter dessen Rechten geschoben, den Jüngeren leitend, so gut es geht, im Gleichschritt, zwischendurch innehaltend, dann wieder weiterschreitend, den Gang stolpernd, beschleunigend, im Vorankommen einen Bordstein übersehend oder auch nur an einer Unebenheit in der Pflasterung hängenbleibend, abwechselnd mal der eine, mal der andere, um nicht kopfüber hinzufallen, an der Grenze des Gleichgewichts mit fast waagrechtem Oberkörper zu ein paar überlangen Schritten ausholend, am Arm des gleichfalls mitgerissen um die eigene Achse geschletzten, im Moment aber eine Spur stabileren Kumpans sich fangend, den Schritt nach und nach auf das gewohnte Maß und Tempo reduzierend und ein paar Schrittchen weiter stehen bleibend, ihr Tête-à-Tête fortzusetzen. Das Duumvirat, alles andere als heilig nüchtern, während der nächtlich trunkenen Wanderung durch das Labyrinth nahe dem Schnittpunkt des 53. Grades nördlicher Breite und des 6. westlicher Länge, vom naheliegendsten ausgehend in ihrem Palari Schauspielern gleich, die ihre Rolle vergessen haben, ohne Regie und Souffleur daher schwadronierend das Eigentliche zu verschweigen, sich umständlich die tiefschürfendsten Gedanken zurechtlegend über Freundschaft und Barmherzigkeit, gutes Essen, Wein und Whisky, die Literatur, den Hamlet insbesondere, die verschiedenen Tabaksorten und natürlich die Frauen, welche sie allesamt als frivol, streitsüchtig, starkköpfig deklarieren und die dennoch, zumal ihnen geistig haushoch überlegen, öfter besser als die Männer seien, dann wiederum auch schlimmer. Kurz, auf Dauer jedenfalls, so man sich von ihnen, die in jedem Kuss das Paradies und unter dem Rock die Hölle, tückisch wie das Meer und wechselhafter als die Mode, die Welt als Trittbrett ihrer Leidenschaft, aus hypnagogischstem Turteltaubengegirre in blanke Kratzbürstigkeit umschwenkend imstande, von einem Augenaufschlag zum nächsten ihre Krallen auszufahren, zusammen mit jener Barriere aus Geschwätz und mürrischer Herablassung, die sie vor einem aufbauten, mit der sie einen nach und nach ummauerten, indem sie einem erst die Sprache, dann jeden Gedanken und schließlich das Leben verböten, über kurz oder lang jeden irre machten. Nicht partout zum Verbrechen, zu fragwürdigstem Heldentum. Ja, so einem die Kraft, den Strick zu knüpfen, fehle, in den nackten Stumpfsinn treiben lassen wolle, sei es klüger, ohne sie zu leben. In Betrachtung einer flackernden Straßenlaterne, deren plötzlich zwischen sie geratenen Mast umarmend, einander heftig widersprechend, sich in Erleuchtungen über die Beschaffenheit und Qualität von Licht verlierend, von Gaslicht, im Unterschied zu jenem von Bogen oder Glühlampen, sowie den unterschiedlichen Einfluss unterschiedlichen Lichts auf das Wachstum gewisser unterschiedlicher Organe im Hinblick auf den wechselnd stimulierenden und betäubenden Einfluss des heterosexuellen Magnetismus, den sie beide in diesem Punkt schlagartig einig nicht in Abrede stellen, Schritte weiter unisono, lauthalsig über Nepp und Sirenen innervierend, die Feindinnen der Menschenvernunft, die noch dem Tapfersten im Verhältnis zum Gebotenen ist reinster Wucher. Ohne dass aber, wer möchte sowas an die große Glocke hängen, übermannt viel dagegen auszurichten wäre. Blutsaugerisch das letzte Schärflein aus dem Säckel kitzeln, vermischt mit einer Anzahl weiterer Themen, die nicht allein der vorgerückten Stunde wegen kaum aufgenommen, fallen gelassen werden, um auf dem nüchtern und bei Licht betrachtet kurzen, heute jedoch nicht enden wollenden Marsch in Momenten mitten im Satz eintretender Stille im Vorwärtskommen Schritt vor Schritt setzend, nicht sogleich einzuschlafen. Nach ein paar im Duett geschmetterten Takten einer Saufballade ist deren Echo hin und her geworfen, an den Hausfassaden hinlänglich verflattert, schließlich dazu übergehend, wobei ihnen, tot, müd und trunken wie sie sind, der Verfassung angemessen, das eine oder andere durchaus durcheinander geraten kann. Des Langen und Breiten von Musik zu quatschen, vorab Deutscher. Für die er, abgesehen vom Belcanto, der ihm, daran gibt's nichts zu deuteln, einfach über alles gehe. Die Wagnersche ausgenommen, welche, ob zwar, sofern man auf die Worte nicht zu sehr achte, als Beispiel reicht, glaubt mir, wie schön, so ist sie treu, zugestandenermaßen, großartig in ihrer Art, für ihn ein bisschen zu gewaltig sei. Als reiner Amateur die größte Liebe hege, so der Nüchternere der beiden, aus dem Contretemps des Freundes an der Seite Nutzen ziehend, mal den Gehsteig und die Richtung zu wechseln, mal führt der Heimweg gradaus weiter, in einem Ausfallschritt seitlich ausbrechend, die Lücke in einer Baustellenabsperrung heil zu passieren. Heim nach Ithaka. An der Türe doppelt ärgerlich so etwas jetzt, zu dieser schlaftrunkenen Stunde, und am Himmelsbaum der Sterne, behangen mit feuchter, nachtblauer Frucht, sieht er sich verflixt und zugenäht, zur Feststellung gezwungen, ohne Hausschlüssel in der Tasche dazustehen. Den Schlüssel vielmehr, so dämmert's ihm, am Morgen beim Weggehen in der Werktagshose oben im Zimmer zurückgelassen zu haben. Obwohl er sich, fällt ihm ein, zweimal ermahnt hatte, ja nichts zu vergessen. Dank einer Kriegslist, indem er aufs Umfriedungsmäuerchen steigt, das Absperrgitter überklettert, mit der Hand den Hut auf den Kopf drückt und in Vorbereitung auf den Aufprall, beim Fallen sich in die Hocke krümmend, frei durch den Raum schnellend in den gepflasterten Vorplatzschacht zwischen Mülltonne, Klopfstange und ein Restchen Ziergarten hinabspringt, gelingt es ihm, rein oder nicht rein, klopfen oder nicht klopfen, das sind die Alternativen, gleich einem nächtlichen Einbrecher im Beerdigungsgewand, unverletzt, wenngleich erschüttert durch den Aufprall, sich Zugang zur Küche im Sous-Sol zu verschaffen, die er unverschlossen weiß und, in guter alter Wildwestmanier, am Hintern ein Streichholz anreißend, um damit eine Kerze anzustecken. Nach einigen Verrichtungen, es gab da dies und das beiseite zu räumen, seinen torkelnden jungen Freund, ihm leuchtend, zur Flurtüre rein und auf Socken leise die Wendeltreppe hinunter, ebenfalls dorthin zu lotsen, wo er beiden nachdem er sich mit dem aus der Hosentasche geklaubten, von der Körperwärme aufgeweicht, verformt und flach gequetschten Stück Zitronenseife, an dem Verpackungsreste kleben. Über 13 Stunden ist's her, seit er sie gekauft bei Sweeney. Unter dem Wasserhahn. Was floss heute nicht schon alles? Die Hände vom Kneipendreck und dem Schmutz der Einstiegskletterei gereinigt, einen kräftigenden Kakao aufsetzt. Das dickflüssig angerichtete Getränk seines Gastes, der anscheinend wasserscheu, Seife und Handtuch dankend zurückweist und in den Stuhl gefläzt erst einmal alle Viere von sich streckt, reichlich mit der eigentlich fürs Frühstück der völligen Göttin reservierten Sahne versorgt. Dem Gefährten dann, weil dieser, ob zwar er am Vormittag durch einen Mitbewohner genervt, aus dem Turm ausgezogen ist, wo er längere Zeit sich ohne feste Adresse durchs Leben schlagend, trotz der paar Lektionen Latein an einem Gymnasium, ewig pleite, vorübergehend untergekommen war. Und selbst wenn jener Mitbewohner, der es stattlich und feist, natürlich auch heute nicht hatte unterlassen können, in seinem schlabbrigen gelben Schlafrock, welcher sich bei stets offenem Gürtel im Gehen hinter ihm bauscht, das obligate Seifenbecken in Händen, auf dem gekreuzt Spiegel und Schabmesser liegen, Choräle krähend und im Pastorenton die ewig gleichen Sprüche trompetend, wie jeden Morgen in aller Herrgottsfrühe durch die Gemächer zu poltern, die 33 Eisenstufen der dunklen Wendeltreppe empor, um auf der Zinne oben mit hoch erhobenen Armen »Introibo ad altare Dei« in alle vier Winde den Himmel segnend, von Lindenlüften umfächelt genüsslich sein Rasurritual zu zelebrieren. Die Miete für die Immobilie generös allein berappte, alles entschuldigt das nicht. Der ewigen Fopperei des Rabauken ein für allemal überdrüssig, nicht gewillt, das feuchtkalte Gemäuer draußen auf den Klippen nochmals zu betreten, aber allmählich nüchterner. Wieder Mutters Totenbett vor Augen, die Kerzen, den verhängten Spiegel und, wie er im entscheidenden Moment ihr zum Trotz nicht bereit gewesen war, niederzuknien wie die anderen. Heimzukehren noch weniger. Das ihm flehentlich ans Herz gelegte Angebot der Asylgewährung für die paar der Nacht verbleibenden Stunden, wenn auch nur auf einer improvisierten Schlafstatt, im Kabinett gleich über der Küche, unmittelbar unter dem seiner Gastgeber, das seit dem Auszug der Tochter ja leer stehe, unerklärlicherweise. Nicht allein zum Leidwesen der Hausherrin, die sich, wie der Gemahl bald läuten hören wird, mit dem intelligenten jungen Mann beim freitäglichen Frühstück liebend gern ausgiebig würde unterhalten haben. Vermutlich mehr als das. Aber warum auch nicht? Wenn, dann doch lieber mit dem Jungen, der ihm wenigstens ein anregender Gesprächspartner wäre. In aller Freundschaft dankend abgelehnt hatte. An die Tür zurückgeleitet. Hierauf, nachdem sie beide aus der Finsternis eines dem Haus entlang führenden Wegs im Halbschatten des Gartens auftauchend, dicht nebeneinander mit unterschiedlichem Strahl, der des Älteren anhaltender, jedoch weniger heftig als der höhere und zischende des Jüngeren, dessen Blasendruck dank maßloserem Genuss diuretischer Ingredienzen in den letzten Stunden des vorigen Tages naturgemäß größer ist. Noch gründlich ein Rosenbeet gedüngt, im Moment, grad als über ihnen ein Komet in kühnem Bogen von der Vega in der Leier über den Zenit vorbei am Haar der Berenike auf das Zodiakalzeichen des Löwen zu, seine Spur an den Himmel zeichnet. Den mit dem Trunk leidlich auf die Beine gepäppelten, nach wie vor aber schwer beduselten Komplizen, welchen er, die auf dem Heimweg mit ihm gemachten Erfahrungen vor Augen, zwar ungern ziehen lässt, draußen an der Straße verabschiedet. Den verwackelten Jambenschritten nachhorcht, bis der Widerhall der sich entfernenden Füße der doppelten Vibration einer Maultrommel gleich, in der resonanten Gasse verklungen ist. Ein paar Mal tief durchatmet, ehe er, während am östlichen Horizont sich zart der neue Tag ankündigt, gegen 2 Uhr in der Früh, keine 3 Stunden vor Sonnenaufgang, von St. Georg, der nahen Kirche, schlägt die Stunde. Vogelgesang erwacht dazu. Angekommen an dem Ort, wo alle Lichter schweigen. Beim Verblassen der unbarmherzigen Gestirne plötzlich frierend, als hätte sich die ganze Kälte des interstellaren Raums, wie ihn dünkt, tausende von Graden unter dem Gefrierpunkt beziehungsweise dem absoluten Nullpunkt von Celsius, Fahrenheit und Rheomyr in seinen Gliedern eingenistet. sinnend, wohin die Wege der anderen führten, denen er im Lauf des Tags begegnet war. Sie ruhen inzwischen alle. Im Bett. Im Grab. Nach einem tiefen Seufzer, arg allein, umkehrt. Neben dem sorgfältig gerechelten Kiesweg den taufeuchten Garten durchquert. Auf Zehenspitzen das Haus betritt. Behutsam die gestemmte massive Eingangstür hinter sich zuzieht und im Bemühen, jedes metallene Geklingel tunlichst zu vermeiden, die Kette vorlegt. Aufhorcht? Nichts. Im Haus ist alles still. Aufatmet. Das war Blums Schatten von Reto Henny. Erzählt hat André Jung, Komposition und Regie sind von Fritz Hauser. Stefan Heilmann hat sich um die Dramaturgie gekümmert und Franz Baumann und Basil Kneubühler um die Tontechnik. Eine Produktion von SRF aus dem Jahr 2017.